Auf einem Grauanstrich folgt das Rot vergangener Tage, wie das Salz im Farbanstrich unserer T-R-E-N-E-N nach Jahren in Luft aufgelöst.